Ja, es ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, nach diesem fröhlichen Vivo ein bisschen umzuschalten auf ein viel ernsteres Thema. For me it's a bit difficult to now change from this happy Vivo experience to a more serious topic. Heute ist der weltweite Gebetstag für die verfolgten Christen. Today is the day of prayer for the persecuted church. Zehntausende von Gemeinden beten heute mit uns zusammen für die verfolgte Kirche. 10,000 of churches pray together with us today for the persecuted church. Wenn von Christenverfolgung die Rede ist und von christlichen Märtyrern, when we speak about persecution and Christian martyrs, dann denken viele Leute, then many people think, an römische Arenen und blutrünstige Löwen. Think of Roman arenas and killing lions. Aber die Wirklichkeit ist, but the reality is, dass wir in unserer Zeit die größte Christenverfolgung aller Zeiten haben. That in our times today we are in the times of the most persecution happening. Schätzungsweise 100 Millionen Menschen sind davon betroffen. It is estimated that 100 million people are affected. In vielen Ländern der Welt, in many countries of the world, werden Christen verfolgt wie Verbrecher oder schlimmer als Verbrecher. Christians are being persecuted like criminals or even worse. Sie leben in ständiger Angst und Gefahr. They live in persistent fear and in danger. Sie werden gefoltert, getötet, they're being tortured or being executed. Zum Tode oder zu langen Haftstrafen verurteilt. Or they're put into prison for many years. Sie leiden in Zwangsarbeitslagern. They have to work in work camps. Oder sind gezwungen, im Untergrund zu leben. Or they're made to hide underground. Sie werden von der Gesellschaft geächtet. They are being cast out. Verlieren ihren society. Besitz und ihren Arbeitsplatz. And they lose all their possessions and their jobs. Werden von der eigenen Familie verstoßen. They're being kicked out of their homes, from their families. Und oft von ihren eigenen Angehörigen. And oftentimes from their own relatives. Ermordet. They're being put to death. Mit Säure übergossen oder verstümmelt. Or being crippled. Junge Mädchen werden entführt und zwangsverheiratet mit Männern anderer Religion. Young girls are being arrested or kidnapped and married forcefully to some guys. Kinder werden in der Schule drangsaliert oder aus der Schule ausgestoßen. Kids are being bullied at school or being kicked out of school. An manchen Orten können Christen froh sein. In some places Christians can be lucky and happy. Wenn nur ihre Bibel und oder ihr Haus verbrannt wird. If only their Bible or their home is getting burned. Und sie nicht selbst mit Benzin übergossen und angezündet werden. And it's not them who are being put to fire, being lighted up in fire. Das einzige Verbrechen dieser Menschen ist, the only crime that they're committing, dass sie an Jesus Christus glauben, is that they believe in Jesus. Dass sie in der Bibel lesen, that they read the Bible, dass sie beten, they pray, dass sie anderen von ihrem Glauben an Jesus erzählen. And that they tell others about their faith in Jesus. Ich kenne die Namen von Menschen und auch die Adressen. I know the names of people and also their addresses. Die lebenslänglich in unter entsetzlichen Umständen in Gefängnissen dahinsiechen. Who are just suffering in prisons for the rest of their lives. Nur weil sie einer nicht registrierten Hauskirche angehörten. Just because they belong to a home church that hasn't been registered. Das sind unsere Brüder und Schwestern. They are our brothers and sisters. Fühlen wir ihren Schmerz? Do we feel their pain? Ihre Bedrängnis? And their hurt and ihre Not, trials. Ihre Not. Was tun wir für sie? What do we do for them? Denken wir jeden Tag an sie? Do we think of them every day? Beten wir mit brennenden Herzen für sie? Do we pray with fervent hearts for them? Setzen wir uns für sie ein? Do we engage to help them? Schreiben wir Briefe und Petitionen? Do we write letters and petitions? Unterstützen wir sie materiell? Do we support them with finances? Wenn sie nackt, hilflos und ausgesetzt sind. When they're helpless and naked and just alone. Wir können vom Glauben dieser Menschen lernen. We can learn from their faith. Unter den schrecklichsten und bedrohlichsten Umständen. And in the worst circumstances. Halten sie an Jesus fest. They hold fast to Jesus. Bis in den Tod. Up until death. Ich möchte euch gerne einen Brief vorlesen. I would like to read you a letter. Den ein türkischer Christ an seine Angehörigen, an seine muslimischen Angehörigen geschrieben hat, die mit Gewalt und Drohung auf seine Bekehrung reagierten. Who threatened him with violence when they heard that he became a Christian. Ich grüße euch im Namen Jesu Christi. Nach allem, was wir durchmachten, habe ich beschlossen, mich von euch zu trennen. Mein Platz ist bei Jesus und seinen Leuten. Sie sind meine geistliche Familie. Ihr seid meine leibliche Familie. Habt keine Sorge, sucht nicht nach Schuldigen. Ihr habt einen Sohn, der durch Jesus das Heil gefunden hat. Es gibt nichts und niemanden, weder Armut, Not, Krankheit oder Tod, die mich davon abbringen könnten. Ich liebe euch als euer Sohn und Bruder. Ich werde immer für euch beten. Bitte nehmt keinen Kontakt mit uns auf, sondern wartet geduldig, bis euer Hass sich in Liebe und Verständnis gewandelt hat. Ich möchte, dass ihr Jesus Christus als den Weg, die Wahrheit und das Leben kennenlernt. Ich liebe euch. Nekati. I greet you in the name of Jesus Christ. After all we went through, I have decided to separate from you. My place is with Jesus and his people. They are my spiritual family. Don't worry. Your son has found salvation through Jesus Christ. There's nothing and nobody that could divert me, neither poverty, nor affliction, nor illness, nor death. I love you as your son and brother. I will always pray for you. Please don't contact us, but wait patiently until your hatred has turned into love and understanding. I want you to come to know Jesus as the way, the truth, and the life. I love you, Nekati. Am 18. April 2007 On 18th of April 2007, wurde Pastor Nekati Aydin, Pastor Nekati, zusammen mit zwei Brüdern, mit zwei christlichen Brüdern, von jugendlichen Extremisten gefoltert und ermordet. This pastor was being tortured and put to death by extreme young, a group of young extreme people. It's heavy stuff. Es ist ziemlich hart. And we ask ourselves as a church, as a body, what can we do? Wir fragen uns als Gemeinde und als Leib Christi, was können wir tun? There is some literature at the info center you can pick up to inform yourself. Es gibt Literatur, um euch zu informieren beim Info Center. There's also a piece of paper that we'd ask everyone to take with them from the info center. Es gibt auch einen Zettel, den wir auslegen beim Infocenter, wo wir euch bitten, den mitzunehmen. At the bookshop, there's a DVD about different countries that are encountering persecution. Im Bücherladen gibt's auch eine DVD, wo es darum geht, die verfolgten Christen. And there's a verse that talks about in the Bible, Hebrews 13:3. Im Hebräer 13, Vers 3 gibt's einen Vers darüber. That basically says, pray with us as if you were in chains. Und der sagt im Prinzip, bete mit uns, als wenn du in Ketten liegen würdest. And after watching about seven of these different videos about and from different countries that are being persecuted. Nachdem ich sieben Videos gesehen habe über verschiedene Länder, wo Christenverfolgung stattfindet. The biggest request from all of those people in those countries. Ist die größte Bitte, die alle diese Leute geäußert haben, was pray for us, please. Dass wir beten sollen für sie. And you see kind of in the world, these are countries where the most persecution occurs. Wir sehen hier, welche Länder auf der Welt am meisten unter Christenverfolgung leiden. And so what we would like to do now as a church, Und darum, was wir jetzt gerne machen würden als Gemeinde, is something a little bit out of the box. Ist etwas, das ein bisschen außergewöhnlich ist. We're going to pray for the brothers and sisters in Christ who are being persecuted. Wir werden jetzt für die Brüder und Schwestern beten, die unter Verfolgung leiden. In small groups. In kleinen Gruppen. So you don't need to get up and move. Just turn to the person to your left or to your right, a group of two or three. Du musst nicht aufstehen dafür. Dreh dich einfach um zu jemanden rechts oder links, eine Gruppe von zwei oder drei Leuten. And we have a few points to focus on. Und wir haben ein paar Punkte, auf die ihr euch beim Gebet fokussieren könnt. So you can read those and take 3 to 4 minutes to pray, and then I'll come back up and close us. Ihr könnt die kurz lesen und 3-4 Minuten euch nehmen, um zu beten, und dann komme ich wieder zurück und schließe ab. So let's believe in the power of prayer. Lass uns an die Macht des Gebetes wirklich glauben. Okay. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you that you are sovereign. Wir danken dir, dass du alle Macht hast. That you are in control. Dass du alle Kontrolle hast. Father, and we just pray as a unified body right now. Und wir beten als Gemeinde, als zusammengeschlossener Leib. For these brothers and sisters in Christ that are suffering. Für diese Brüder und Schwestern, die leiden. We speak comfort into their hearts. Und wir sprechen Trost in ihre Herzen. We pray that you supernaturally provide for their physical needs, such as hunger. Und wir beten, dass du sie körperlich versorgen wirst, zum Beispiel ihren Hunger stillen. And we pray that you would strengthen them in their inner being, God. Und wir bitten dich, dass du sie stärkst in ihrem Dasein. And Father, we pray that those that are persecuting these brothers and sisters. Und wir beten für die Christen verfolgen. Would come to a saving knowledge of Jesus. Dass sie dich kennenlernen. That you would break through with your love. Dass du durchbrichst mit deiner Liebe. And change their hearts. Und dass sich ihre Herzen verändern. And we pray this as one body in the name of Jesus Christ. Und wir beten das als eine Gemeinde im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Amen. Well, good evening again. Schönen Abend nochmal. And welcome to the evening service. Herzlich willkommen im Abendgottesdienst. Also those that are watching over live stream, welcome from the comfort of your home. Auch die von zu Hause aus zuschauen, herzlich willkommen. Those of you who know me, diejenigen von euch, die mich kennen, know that I love to talk about eternity, things of the future. Wissen, dass ich sehr gerne über die Ewigkeit spreche, über Dinge, die in der Zukunft liegen. And things about the supernatural and about heaven. Und über das Übernatürliche und den Himmel. And about this man right here. Und über diesen Mann hier. And actually don't have to look any farther than our than culture of people. Und eigentlich muss man nicht besonders weit schauen, nur in unsere Kultur hinein. To see that these themes are also on other people's hearts. Um zu sehen, dass diese Themen auch andere Menschen interessieren. Because God has actually written these themes into our hearts. Weil Gott diese Themen auch in unser Herz gelegt hat. You see people flooding into the theaters these days. Die Menschen, die rennen ins Kino. To see the film series of Narnia. Um Narnia zu sehen. Lord of the Rings. Oder Herr der Ringe. Twilight. Harry Potter. All of these movie series have a lot to do with the supernatural good and evil in the world. Diese ganzen Filme, die mit Gutem und Bösem zu tun haben. And also things for the future, things of eternal value. Aber auch mit der Ewigkeit, mit Übernatürlichem. And like I said, tonight we're going to explore this a little bit because God has written these themes on our heart. Und heute werden wir uns ein bisschen damit beschäftigen, weil das Themen sind, die Gott uns auch ins Herz gelegt hat. And first though, we need to clear up a few misconceptions about eternity and about heaven. Aber vorher müssen wir ein paar falsche Bilder oder Missverständnisse über den Himmel aufklären. If you've been here the last few weeks, you're probably getting used to this. Wenn ihr die letzten Wochen auch hier wart, dann gewöhnt ihr euch wahrscheinlich schon daran. Misconceptions about tithes and offerings. So falsche Bilder über die Spende. Misconceptions about evangelical and charismatic. Falsche Bilder über evangelikale und charismatische Menschen. And tonight we'll talk a little bit about misconceptions about heaven. Und heute geht's falsche Bilder über den Himmel. And the first question you might ask yourself, why are there so many? Und meine erste Frage, die ich stellen möchte, ist, warum gibt's so viele falsche why Bilder? Why don't we really understand this? Warum verstehen wir das nicht? And a large part of that can be attributed to the work of the enemy. Und ein großer Teil dieses Problems kann der Arbeit des Feindes zugesprochen werden. It says in the Bible that the enemy of this age has blinded the minds of unbelievers. 2 Corinthians 4:4. In 2. Korinther 4:4 steht, dass der Feind uns blendet mit seinen Bildern. Preventing people from seeing the gospel and the glory of Jesus. Und das verhindert, dass wir das Evangelium verstehen und auch die Herrlichkeit Gottes sehen. God's word also says that Satan is the father of lies. Satan ist der Vater der Lügen. And when he speaks lies, he speaks his native language. Und wenn er Lügen ausspricht, dann spricht er quasi seine Muttersprache. In John 8:44. Und in Johannes 8, he slanders God's person, his character. Er macht Gottes Charakter schlecht. He slanders God's people, us. Er macht Gottes die Menschen, die zu Gott gehören, schlecht. And he slanders God's place, heaven. Und er macht auch den Ort schlecht, an dem Gott wohnt. Fills all those things with lies. Und erfüllt einfach all diese Dinge mit Lügen. There's a man, Dr. Randy Alcorn. Und es gibt einen Mann, nämlich Randy Alcorn, who has spent 25 years researching and searching the scriptures about heaven. Er hat 25 Jahre damit verbracht, Nachforschungen und Forschungen zum Thema zum Himmel zu machen. And I like what he had to say about this theme. Und ich mag das sehr, was er zu diesem Thema zu sagen hat. He said, er sagte, Satan need not convince us that heaven doesn't exist. Er sagte, Satan braucht uns nicht davon überzeugen, dass es den Himmel nicht gibt. He need only convince us that heaven is a place of boring, unearthly existence. Er muss uns nur davon überzeugen, dass der Himmel ein unmenschlicher und total langweiliger Ort ist. Because if we believe that lie, we'll be robbed of our joy and our anticipation. Weil wenn wir daran glauben, dann verlieren wir die Freude und auch die Erwartungshaltung an den Himmel. We'll set our minds on this life and not on the next. Und wir konzentrieren uns auf dieses Leben und nicht auf das nächste. And we won't be motivated to share our faith. Und wir werden auch nicht motiviert sind, unseren Glauben zu teilen. Why should we share the good news that people can spend eternity in a boring, ghostly place that even we're not looking forward to? Warum sollten wir darüber sprechen, gemeinsam unsere Zukunft an einem langweiligen Ort wie dem Himmel zu verbringen? So our goal tonight, one of the things we want to focus on is to flip all of those things around. Also das Ziel des heutigen Abends ist es, über diese fälschlichen Vorstellungen zu sprechen. So we hear these words a lot, eternal life. What is eternal life? Und wir hören so oft dieses Wort ewiges Leben. Was ist das ewige Leben? And Randy Alcorn once again, I'll quote him. Und nochmal ein Zitat von Randy Alcorn. Because he says it so simply. Weil er das in so einfachen Worten ausdrückt. He says, eternal life will be enjoying life forever. Und das bedeutet, ewiges Leben bedeutet, das Leben ewig zu genießen. What life on earth is at its finest moments. Und das ist so, wie das Leben hier auf der Erde in den schönsten Momenten. What it was intended to be. So ist es geplant gewesen. What God intended it to be. So hat es Gott geplant. Have you guys had some just beautiful moments in your life where you really like to hold on to? Gab's wunderschöne Momente in eurem Leben, Momente, die ihr gerne festhalten würdet? That helps you grasp eternity a little bit better. Die euch helfen, ein bisschen einen Eindruck von der Ewigkeit zu gewinnen. I know for me there was one time when I was in Corinthia. Und für mich gab's da eine Zeit, da war ich in Kärnten. Visiting the Millstätter See. Da war ich am Millstätter See in Kärnten. And I sat down on a bench overlooking the sea. Und ich bin auf einer Bank gesessen und habe auf den See geschaut. And to my back was Schloss Haroldeck, the castle. Und hinter mir war ein Schloss. And I was at a conference, a Western European Missions and Leadership Conference. Und ich war dort auf einer Konferenz, westeuropäische Führungsthemen. And I just sat down on this bench and closed my eyes. Und ich bin dort auf dieser Bank gesessen und habe meine Augen zugemacht. And I pictured the beautiful sea before me. Und habe mir diesen See vor mir vorgestellt. And the forest around that. Und den Wald um diesen See and herum. The mountains. Und die Berge. And I could hear children running behind me on the bench, just giggling, laughing. Und ich konnte Kinder hören, die in der Parkbank vorbeigelaufen sind und gekichert haben. And in the distance, I could hear someone playing worship music on the guitar. Und ich konnte ganz in der Ferne jemanden hören, der Musik gespielt hat auf der Gitarre. And to my left, there was a group of people fellowshipping around coffee. Und zu meiner Linken war eine Gruppe, die Kaffee getrunken hat. I just thought, this is so beautiful. Und ich dachte, es ist so wunderschön. This is so full of joy. Das ist so voller Freude. And God spoke to me and said, this is a preview of heaven on earth. Und Gott hat zu mir gesagt, das ist eine Vorschau auf den Himmel. God's been showing me glimpses of heaven. Also Gott hat mir immer wieder Einblicke in den Himmel gegeben. Not like open visions like John had when he wrote the book of Revelation. Also jetzt keine großen Offenbarungen so wie Johannes. But real life experiences here in Vienna. Aber echte Erfahrungen hier in Wien. Where he has just stopped me in my tracks. Wo er mich auf meinem Weg gestoppt hat. And just said, this is a tiny preview of what it's going to be like. Und gesagt hat, das ist so ein kleiner Einblick, wie es mal sein wird. Do you like it? Gefällt's dir? Because God, his heart, he wants us to experience he wants us to experience his kingdom this side of eternity. Weil Gott möchte, dass wir sein Königreich hier auf dieser Seite der Ewigkeit erleben können. But we tend to sort of over spiritualize heaven. Und wir haben so die Tendenz, den Himmel irgendwie zu spiritualisieren. There's many just misconceptions about heaven and eternity and the new earth. Und es gibt ganz viele falsche Bilder über den Himmel und die Ewigkeit und so I'll give you 25 Erde. Tonight. Und ich werde euch 25 or davon just, mitgeben. Just heute. Five actually, just five. Nein, nur fünf. We want to look kind of first what kind of time we're looking at. Welche Zeit schauen wir uns an? We have a timeline here if we could show that. Wir haben eine of all of history. Wir haben eine Zeitachse hier If you have really good glasses, you can read all the text. Wenn ihr echt gut sehen könnt oder Brillen habt, dann könnt ihr das vielleicht auch lesen. It's not the point, but what it shows is four empire, ancient empires like Babylon and Greek Empire, etc., that Daniel prophesied about. Und es werden hier verschiedene Zeitphasen der Menschheit wiedergegeben, zum Beispiel das Babylonische Reich. And then we're going to zoom in on the middle there. You can see a cross already. Und in der Mitte, wenn man da hinzoomt, da sieht man eh schon das Kreuz. And you see a big arrow, Jesus Christ coming to earth. Und da ist dieser große Pfeil, wo steht Jesus Christus and kommt auf die Erde. 2012 years later, we celebrate this at Christmas. Und selbst 2012 Jahre später feiern wir das zu Weihnachten. Shows the impact that Jesus had. On all of society. Zeigt die Wirkung, die Jesus Christus auf die Menschheit you hatte. See the cross because he died for our sins, just like the worship song that we sang earlier. Das Kreuz, das hier abgebildet ist, zeigt, dass er gestorben ist für unsere Sünden. And then a nice little orange graphic, you are here. Und dann der orange Pfeil, wo drauf steht, du bist hier. To give you an idea of the time where we're at in all of history. Uns einfach ein Gefühl dafür zu geben, wo stehen wir in der Geschichte der Menschheit. And the next slide is what I really want to emphasize. Und auf der nächsten Folie kommt das, was ich wirklich unterstreichen möchte. Because you see a second arrow of Jesus Christ coming to earth again. Es gibt einen zweiten Pfeil, wo steht, Jesus Christus kommt wieder auf die Erde. And will reign for 1,000 years. Und wird 1,000 Jahre regieren. And then at the very end, here we see ganz eternity. Am Ende, da sehen wir die Ewigkeit. The new heavens, the new earth, the new Jerusalem. Den neuen Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem. And those are the misconceptions I want to speak about. Und das sind die falschen Bilder, über die ich heute sprechen möchte. So number one. Also erstens. Misconception number one is that we will just be living on the clouds, just playing a harp, you know? Das erste falsche Bild, das wir möglicherweise haben könnten, ist, dass wir mit einer Harfe auf einer Wolke sitzen. Have you heard this before? Habt ihr davon schon mal gehört? Right? But actually, Jesus tells us pretty clearly in John chapter 14. Jesus sagt uns ganz klar in Johannes 14. That's not true. Das stimmt so nicht. We read in verse 2 that there's more than enough room in my Father's home. If this were not so, what I have told you, that I'm going to prepare a place for you. And when everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. Also Johannes 14, 2 und 3. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, denn wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. So we won't be living on the clouds, we'll have a real place to live. Also wir leben dann nicht auf einer Wolke, sondern wir werden einen echten Ort haben, an dem wir leben. And we get even more information about this in Revelation chapter 21, verse 1 through 3. Und es gibt noch viel mehr Informationen über diesen Ort in Offenbarung 21. What our place to live like is going to be like. Wie dieser Ort aussehen wird, an dem wir leben werden. It says, and I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had disappeared. And the sea was also gone. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven like a bride, beautifully dressed for her husband. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. So we'll be living in the new Jerusalem. Also wir werden im neuen Jerusalem leben. We won't be confined to that. We'll be able to go out and explore and have adventures. Und wir werden auch rausgehen können, Ausflüge machen können, Abenteuer erleben. And before I touch on that more, say misconception number two. Und bevor ich noch mehr darauf eingebe, sage ich euch noch das zweite falsche Bild, das im Umlauf ist. That when we die, dass wenn wir sterben, believers in Christ will live forever in heaven. Dass Gläubige für immer im Himmel leben werden. You think, what? That sounds pretty correct. Das scheint doch richtig zu sein, oder? No, we will actually go to an intermediate heaven. Nein, wir werden eigentlich in einen Zwischenhimmel gehen. Says it in the Bible. Das steht in der Bibel. You saw this big arrow down earlier that Christ's second coming to earth, he will bring all of those who have died with him. Dieser zweite Pfeil, den wir gesehen haben, wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt, er wird all die, die schon gestorben sind, mit sich bringen. And he will establish his kingdom. He will establish his loving reign here on earth for 1,000 years. Und er wird sein Königreich hier aufrichten für 1,000 Jahre. It was before the new heavens and the new earth. Das noch bevor der neue Himmel und die neue Erde kommen. So I want to distinguish between this present intermediate heaven. Also ich möchte unterscheiden zwischen dieser ersten Zeit, zwischen dieser Zwischenzeit and the new heavens, the new earth. Und dem neuen Himmel und der neuen Erde, die später kommen. I'll give you an analogy so that we can try to grasp this better. Und ich gebe euch jetzt ein Bild, eine Metapher, damit wir das besser verstehen können. Imagine you are homeless in Vienna. Stellt euch vor, ihr seid obdachlos in Wien. And your great uncle Ned. Und euer Großonkel. His name is Ned. Ned. And he says, I'm going to give you a beautiful house in Sydney, Australia. Der sagt zu euch, ich werde euch ein großes Haus schenken, und zwar in Sydney, Australien. And I'm going to pay for your tickets and I'm actually going to set you up with a dream job there. Und ich werde euch die Flugtickets bezahlen und ihr werdet dort einen super Job haben. Some of us are moving there too, so you'll be surrounded by family. Und einige von uns ziehen auch dorthin, also es wird Familie dort sein. And your stopover will be in Hong Kong. Und in Hongkong müsst ihr umsteigen. You'll change planes. Dort müsst ihr die Maschine wechseln. So, you go to the Vienna airport, you're super excited. Also, ihr steht am Flughafen in Wien und ihr seid total aufgeregt. You don't have any bags with you because you're homeless, you have nothing. Und ihr habt keine Koffer mit, weil ihr seid ja obdachlos gewesen. So, you don't have to pay this extra 50 euros that you always have to pay. Also, ihr müsst auch nicht aufzahlen für extra Gepäck. I'm not bitter or anything. And when the agent asks you, sir, ma'am, where are you headed? Und jemand fragt euch, wohin geht's? Wohin geht die Reise? You don't say Hong Kong, do you? Und ihr sagt natürlich nicht Hong Kong, oder? You say Sydney. Ihr sagt natürlich Sydney. Your final destination. Das ist das endgültige Flugziel. And that's similar with the present intermediate heaven and the new heavens, the new earth. Und das ist so ähnlich wie mit dem Zwischenhimmel und dem endgültigen it's Himmel. It's a temporary dwelling place before we live forever, eternity, in the new heavens and the new earth. Das ist ein zwischenzeitlicher Himmel, bevor der wirkliche neue Himmel kommt. So not Hong Kong, Sydney. Also nicht Hong Kong, sondern Sydney. Misconception number three. Also das falsche Bild Nummer drei. We will just be spirits. Wir werden einfach floating. Geister sein, die herumfliegen. What I love about Jesus is right after he was resurrected. Jesus sagt, gleich nachdem er auferstanden ist, he went to eat. Hat er gegessen. He's like, I'm gonna test out this body. Und er hat sich vielleicht gedacht, ich werde diesen Körper testen. He ate with his disciples in his physical body. Er hat mit seinen Jüngern gegessen, mit seinem Körper. And in Philippians chapter 3, verse 21, in Philipper 3, Vers 21 heißt es, it gives us clarity to this. It says, he will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like his own, using the same power with which he will bring everything under his control. Da steht, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. So we will have real physical bodies, just as Jesus had a real physical resurrected body. Wir werden auch einen tatsächlich körperlichen Körper haben, so wie Jesus auch einen Körper hatte, nachdem er auferstanden war, kein Geist. We won't just be spirits. Wir werden nicht nur ein Geist sein. And this is the foundation of our what a foundation of our faith is based on, right? Und das ist eine Grundlage unseres Glaubens. In 1 Corinthians 15, 17, it says, if Christ hasn't been raised, then our faith is in vain. In 1. Korinther 15, 17 heißt es, if Christ hasn't been raised, then our faith is worthless. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glauben sinnlos. And you are still dead in your sins. Und du würdest noch tot sein in deinen Sünden. The foundation of our faith is based on a physical resurrection. Also die Grundlage unseres Glaubens ist eine körperliche Auferstehung. And just a little bit, little extra spice to what our bodies will be like. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Detail, wie unser Körper sein wird. Our five senses that we have will be increased. Unsere fünf Sinne, die wir haben, die werden noch stärker ausgeprägt sein. In power and in sensitivity. In Kraft und auch in Sensibilität. Because they're no longer under the curse. Weil wir nicht länger unter won't need glasses. Under the curse of sin, yeah. Unter dem Fluch der Sünde stehen. Wir werden, won't need glasses. Wir werden keine Brillen mehr brauchen. Won't need hearing aids. Keine Hörgeräte brauchen. Your taste buds, when you bite into a steak, will just explode. Unsere Geschmacksnerven werden voll ausgeprägt sein. And on that note, the best steak in the world that we can experience now. Und das beste Steak, das wir jetzt essen könnten, will be nothing in comparison to the food in heaven. Wird nichts dagegen sein, welches Essen wir im Himmel bekommen werden. Because still under the curse here. Weil wir hier noch unter dem Fluch stehen. And I'd like to quote one more thing from Dr. Randy Alcorn. Und ich möchte noch ein Zitat bringen von Randy Alcorn. He said, the sinless beauty of the inner person. Und er sagt, die Schönheit der inneren des inneren Menschen will overflow into the beauty of the outer person. Wird überfließen in die äußerliche Person. So we'll feel neither insecurity nor arrogance. Also wir werden nicht unsicher sein oder arrogant. We won't attempt to hide or to impress. Wir möchten uns nicht verstecken, aber auch nicht angeben. We won't have to try to look beautiful. Wir müssen auch nicht versuchen, schön auszusehen. Because we will be beautiful. Weil wir schön sein werden. So that's nice, right? It gives some of us hope. Klingt doch gut, oder? Es ist Hoffnung für einige von uns. Misconception number 4. Falsches Bild Nummer 4. We have a real place, a real body. Also wir haben einen echten Ort, an dem wir wohnen werden, einen echten Körper. And a location. Und einen Ort. How about this? Have you heard this before? Und wie ist es mit dem? Kennt ihr das schon? We can take everything to heaven. Wir können alles mitnehmen in den Himmel. Fortunately not. Nein, leider nicht. In Matthew chapter 6. In Matthäus 6. Jesus makes it pretty clear, hey, don't store up all your treasures here in heaven because they can just be destroyed. On earth, excuse me, because they can just be destroyed. Da sagt Jesus ganz klar, sammelt euch keine Dinge hier auf der Erde an, weil die können zerstört werden. Store up your treasures rather in heaven, where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Go to 2 Corinthians. 2. Korinther. Where it talks about our present troubles are small, they won't last very long. Da geht's darum, denn das schnell vorübergehende Leichte. Yes, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Denn das schnell vorübergehende Leichte unser Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. So we don't look at the troubles we can see now, rather we fix our gaze on the things that cannot be seen. For the things we see now will be gone, but the things we cannot see will last forever. Indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ewig. So all the stuff you have, you can start giving it away. Also all die Dinge, die ihr habt, ihr könnt anfangen, die wegzugeben. You can even help your friends, give their stuff away. Ihr könnt sogar euren Freunden behilflich sein und ihre Dinge verschenken. These are nice keys to a Mercedes. Schöne Schlüssel für einen Mercedes. You can't take this to heaven, you want them? Du kannst es nicht mitnehmen, möchtest du es weitergeben? Hey, beautiful purse you have. Schöne Geldtasche. Is this Louis Vuitton? Louis Vuitton? Here, wow. Would you like it? I'll just give it Möchtest away. Möchtest du's? We can't take any of this to heaven. Wir können nichts davon mitnehmen. Only can take two things with Aber us. Aber zwei Dinge können wir doch mitnehmen. Psalm 119:89. Your word, O Lord, is eternal. Dein Wort ist ewig. It stands firm in the heavens. Es steht fest im Himmel. Colossians 3:16. Kolosser 3:16. It tells us, let the word of Christ dwell in you richly. Lass das Wort des Herrn in dir reichlich wohnen. And I want to have no regrets when it comes to God's word. Ich möchte kein Bedauern haben, wenn es Gottes Wort geht. I've purposed to memorize 100 verses in 2012. Ich habe mir vorgenommen, 100 Verse dieses Jahr auswendig zu lernen. There's so many things that we think we need. Und es gibt so viele Dinge, von denen wir denken, dass wir sie brauchen. And then you hear of the persecuted church, these individuals who have next to nothing. Und dann hört man von den verfolgten Christen, von der verfolgten Gemeinde, und die haben fast gar nichts. You see their needs and how they live. Ihre Bedürfnisse und so wie die leben. At this retreat, I liked what the guest speaker Jan said to this theme. Bei der Bivo-Freizeit hat mir sehr gefallen, was der Sprecher gesagt hat. He said, often God permits a lack. Er hat gesagt, oft lässt Gott einen Mangel zu, to set us free from what we don't need. Um uns freizusetzen von den Dingen, die wir gar nicht brauchen. And Jesus backs that up. He says, don't run after all these things. You don't need them. Und Jesus steht hinter dieser Aussage und sagt, lauf diesen Dingen nicht nach, du brauchst sie nicht. And these, some of our brothers and sisters in the world who are being persecuted, they understand this. Und unsere Brüder und Schwestern, die verfolgt werden, die verstehen das. And they hold on to the word with everything they have. Und die halten am Wort fest mit allem, was sie haben. There was a woman in China who was being persecuted at the time about World War II. Es gab zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eine Frau in China, die verfolgt wurde. And in this concentration camp, obviously no Bibles were allowed. Und in diesem Konzentrationslager gab es keine Bibeln. But she smuggled a tiny little pocket Bible in. Aber irgendwie hat sie eine kleine Taschenbibel mit hineingeschmuggelt. And she started reading the Gospel of John. Und sie hat angefangen, das Johannesevangelium zu lesen. And she started to memorize the first page. Und hat angefangen, sich die erste Seite zu merken. And realized, if I get caught, this is the death sentence. Und wusste, wenn sie dabei erwischt wird, dann heißt das Todesstrafe. So she memorized the first chapter. Dann hat sie sich das erste Kapitel gemerkt. And tore it out. Und hat's rausgerissen. And went to the wash basin and with soap. Dissolved the piece of paper, dissolved the evidence. Und hat dieses Beweisstück mit Wasser und Seife verschwinden lassen. And she memorized the second page of John's Gospel. Und dann hat sie sich die zweite Seite gemerkt. Went to the wash basin and dissolved it with soap. Ist wieder in den Waschraum gegangen und hat die Beweise verschwinden lassen. Third chapter, fourth chapter, fifth chapter, all the way to the end, the whole Gospel of John. Drittes, viertes, fünftes Kapitel und hat sich das alles auswendig gemerkt. She realized the value of God's word. Und da hat sie gemerkt, wie wertvoll das Wort Gottes ist. To be able to share it with others around her, to bring hope and strength and comfort. Um es mit den anderen um sie herum zu teilen und einfach Trost und Hoffnung zu schenken. And the persecuted church that knows, although they have no possessions. Und die verfolgte Gemeinde, die weiß, sie haben keine Besitztümer. That the ultimate value is in God's word. Die wissen, dass der wahre Wert im Wort Gottes liegt. So take God's word to heaven, and the second thing. Also das erste, was man in den Himmel mitnehmen kann, ist Gottes Wort, und das zweite. Relationships. Beziehungen. These we will take to heaven. Die werden wir auch mitnehmen in den Himmel. Similar to Bartosz's experience at Bivo, also had a similar experience, I guess. So wie Bartosz vorher erzählt hat, welche Erfahrung er auf auf der BIVO-Freizeit gemacht hat, hatte ich eine ähnliche. The first night to write something down that we thought grieves the Lord. Wir sind gefragt worden, etwas aufzuschreiben, wovon wir glauben, dass es Gott traurig macht. And asked Lord, show me an area of my life that grieves you. I want to make room for more grace, as Bartosz said. Wir haben darüber nachgedacht, welcher Teil meines Lebens könnte Gott traurig machen. And what he showed me was, or what he convicted me of, was treating others strictly and harshly. Und wovon Gott mich überzeugt hat, war oder überführt hat, war andere hart zu behandeln. And so I confessed it to the Lord. I said, I don't want to be judged the way I'm judging other people. Also habe ich Gott das gesagt, ich möchte so behandelt werden wie. Because mercy triumphs over judgment, Lord. I want mercy. Ich möchte Barmherzigkeit und nicht Beurteilung und Gericht. So I want to have no regrets when it comes to relationships. Und ich möchte auch kein Bedauern haben, wenn es um Beziehungen geht. Because I'll take these to heaven. Weil ich die in den Himmel mitnehme. And relationships on all levels are or can be very difficult. Und Beziehungen auf allen Ebenen können sehr schwierig sein. They are so worth the work. Aber die sind die Arbeit wirklich wert. Because they are of eternal value. Weil sie ewigen Wert haben. So no regrets. So when I have no regrets when it comes to relationships. Ich möchte kein Bedauern haben, wenn es um Beziehungen geht. I want to have no regrets when it comes to God's word. Ich möchte kein Bedauern haben, wenn es um Gottes Wort geht. A misconception number 5. Und das falsche Bild Nummer 5. Heaven's gonna be so boring. Der Himmel wird so langweilig. We're gonna be there forever. What are we gonna do? Wir werden dort ewig sein. Was machen wir dort? And this is just a totally false misconception of what it's going to be like. Das ist eine völlig falsche Vorstellung davon, wie es sein wird. It's going to be so dynamic. Es wird so dynamisch sein. It's gonna be so fascinating. Und so faszinierend. We're gonna be hanging out with Jesus. That's gonna trump everything. Wir werden dort mit Jesus Zeit verbringen. Das wird alles übertrumpfen. It will be an eternity of celebration. Wir werden ewig feiern. It talks about in God's word that joy will be the very air that you breathe. Die Freude wird sowas wie die Luft sein, die wir einatmen. And in Revelation chapter 21. Und in Offenbarung 21. It gives us also a few details about what will be like there. Da steht auch so ein bisschen Detail, wie das sein wird. There's no temple, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. And the city has no need of sun or moon, because the glory of God illuminates the city, and the Lamb in its light. The nations will walk in its light, and the kings of the world will enter the city in all their glory. Its gates will never be closed at the end of the day, because there is no night there. And all the nations will bring their glory and honor into the city. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, auf das sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore sollen bei Nacht nicht geschlossen werden, denn Nacht wird das selbst nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Who are the kings? Who are these kings and priests? Wer sind die Könige und Priester, von denen die Rede ist? Revelation 5:10. Offenbarung 5:10. It tells us that we are the kingdom of priests. Dort steht, dass wir die Könige and we will reign on earth. Und wir werden herrschen. What will we do? We're going to serve. We're going to reign. Wir werden dienen und wir werden regieren. We'll be put over cities and nations. Über Länder und über Nationen. And there's so many topics we could get into about what it's like there that I would love to talk about. Und ich würde wahnsinnig gern darüber reden. Es gibt viele Themen, die ich jetzt einsteigen könnte. Questions like, will there be animals? So Fragen wie, wird es da Tiere geben? Can I take my pet to heaven? Kann ich mein Haustier mitnehmen? Can we drink coffee there? Können wir dort Kaffee trinken? And, you know, will there be adventure? Und wird es da Abenteuer geben? Sports? Gibt es da Sport? Is there art? Oder Kunst? Culture. Kultur. And the answer to all these questions. Und die Antwort auf all diese Fragen ist. Is yes. Ja. Talks about it in the Bible. Das steht alles in der Bibel. So it definitely will not be boring. Very dynamic, fascinating. Es wird ganz sicher nicht langweilig. Es wird faszinierend. And here's the thing with everything that's going to go on there. Und mit allem, was dort passiert. What you do with your life and how you steward the things and relationships God has given you here. So wie du mit deinem Leben umgehst, wie du welche Art von Verwalter du bist mit dem, was Gott dir gegeben hat. This will directly determine your stewardship on the new heavens and the new earth. Das wird Auswirkungen darauf haben, welche Art von Verwalter du im Himmel sein wirst. And very motivating. Das ist sehr motivierend. So let's move to a little bit of application. Also schauen wir uns die Anwendung an. I spent a couple hours composing a drawing to give you guys an idea of our life. Ich habe ein paar Stunden investiert, um eine Zeichnung zu machen. It took a while to get that green in there. Thank you. If you look very closely, there's something at the beginning of the arrow. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dann gibt es da etwas am einen Ende trouble des Pfeils. Seeing, we've highlighted it with an arrow. Wenn ihr es nicht sehen könnt, dann gibt es da einen weiteren Pfeil. And that's your life, that little dot. Das, dieses kleine Pünktchen, das ist dein Leben. With all of its challenges, with all of its troubles. Mit den Herausforderungen, mit den ganzen Problemen. With all of its dreams and with all of its hopes. Auch mit den Träumen und Hoffnungen. It begins and then it ends, boom. Es beginnt so fast. Und es endet so schnell. It goes by fast. Es vergeht schnell. And so we all live in the dot, basically. Also wir leben in diesem Punkt drinnen. And I want to encourage you to, or challenge you to live for the line. Und ich möchte euch ermutigen oder herausfordern, für die Linie zu leben. The line represents all of eternity. Die Linie steht für die ganze Ewigkeit. In 2 Peter, it talks about in keeping with his promise. We are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. In 2. Petrus steht, wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Because remember, Satan's goal is to set our mind on this life. Also erinnert euch daran, Satan möchte, dass wir uns auf dieses Leben konzentrieren. On this little dot. Auf dieses kleine Pünktchen. And not on the next. Und nicht auf das nächste Leben. So don't have any regrets. Also habt kein Bedauern. Live in such a way that by God's grace, lebt in so einer Art, dass durch Gottes Gnade, you can be the best steward possible, dass ihr der beste Verwalter, for all of eternity. Verwalter sein könnt, auch für die Ewigkeit. So the first piece of application is your actions as a steward. Und das erste Anwendungsfeld ist so eure Handlungen als Verwalter. Live for the line. Lebt für die Linie. The second point of application is about your mind and your heart. Das zweite Anwendungsfeld ist eure Gedanken und euer Herz. We'll go to Colossians chapter 3. Kolosser 3. And here it encourages us to set our minds and set our hearts on things above. Und hier heißt es, wir sollen auf Dinge von oben, wir sollen uns darauf konzentrieren. And this yellow area that's highlighted, this Greek word to set is zeteo. Und das Gelbe, was hier herausgehoben ist, das geht zurück auf das griechische Wort zeteo. And this means to seek in order to find, to strive after something. Und das bedeutet im ursprünglichen Sinne nach etwas streben, etwas suchen. So it's not passive, it's very active. Also das ist kein passives Wort, das ist ein aktives. So to set your mind on things above. Also sich auf etwas zu konzentrieren, was oben ist. Means to concentrate on eternity and to look at life from God's perspective. Das heißt, sich auf die Ewigkeit zu konzentrieren und das Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. And to set your heart on things above, your motives. Und deine Motive, also dein Herz auf etwas zu konzentrieren. Means putting heaven's priorities into daily practice. Das bedeutet, die Prioritäten des Himmels im Alltag umzusetzen. The motives with your relationships. Die Motive, mit denen du Beziehungen führst. The priorities of unity and love and worship. Die Prioritäten Einheit und Liebe und Lobpreis. And God's word. Und Gottes Wort. Things that are part of the kingdom, healing. Dinge, die Teil des Königreichs sind, Heilung zum Beispiel. Finding time. Zeit to spend with God. Zeit finden, die man mit Gott verbringt. A third point of application is with our attitude. Ein drittes Anwendungsfeld ist unsere Einstellung. This is so amazing in Hebrews chapter 12. Das ist so faszinierend in Hebräer 12. We are receiving a kingdom that is un unshakable. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen. So, what should our attitude be? Also, wie sollte unsere Einstellung sein? It says, let us be thankful and please God by worshiping him with holy fear and awe. For our God is a devouring or consuming fire. Lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. So remember what Satan's goal was. Also erinnert euch daran, was Satans Ziel ist. And our attitude should be the opposite, to look forward to this kingdom with anticipation and joy. Und unsere Einstellung sollte genau andersrum sein. Wir sollten uns mit Freude und einer Erwartungshaltung auf den Himmel vorbereiten. So as you go into this week, remember. Also wenn ihr in diese Woche reingeht, dann erinnert euch daran. What you do this week makes a difference. It makes an impact for all of eternity. Das, was ihr diese Woche tut, das macht echt einen Unterschied für die ganze Ewigkeit. So I'll leave you with two questions to ask yourself. You can write these down. Und ich schließe mit zwei Fragen, die ihr euch selbst beantworten könnt. Final two questions for reflection. Also Reflexionsfragen. Number one, do I daily recognize that my life is being examined by my loving Father? Erstens, nehme ich überhaupt zur Kenntnis, ist es mir bewusst, dass mein Vater auf mein Leben schaut? An audience of one. Und lebe ich für ein Publikum mit einer Person? That the only appraisal of my life that ultimately matters is his. Denn letztlich zählt nur seine Anerkennung. And number two. Und zweitens. Do I daily recognize that my choices, thoughts and actions... Ist es mir überhaupt bewusst, dass meine täglichen Entscheidungen, Handlungen, like stewardship, meine Verwalterschaft, have a direct influence on the new heavens, the new earth to come? Einen direkten Einfluss haben auf den neuen Himmel und die neue Erde, die kommen werden? So I'd like to close with a word of prayer. Also beten wir zum Abschluss. And with that include this verse in Revelation chapter 22. Und mit diesem Vers in Offenbarung 22. Where Jesus invites us to come. Wo Jesus uns einlädt zu kommen. In verse 17 it says, the Spirit and the Bride say come. We are the church, we are the bride. Der Geist und die Braut sagen komm. Wir sind die Braut. Let anyone who hears this say come. Und wer es hört, spreche komm. Let anyone who is thirsty come. Und wen es da dürstet, der komme. Let anyone who desires to drink freely from the water of life. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. And so if you're searching tonight, also wenn du heute auf der Suche bist, or you already know Jesus very well, oder du kennst Jesus vielleicht auch schon sehr gut, we'd like to go in prayer and bring these things before the Lord. Dann möchten wir jetzt beten und diese Dinge vor Gott bringen. So, Father, we thank you for this evening. Vater, wir danken dir für diesen Abend. And in that verse, it just said that anyone who is thirsty can come and drink. In diesem Vers hieß es gerade, jeder, der Durst hat, kann kommen und trinken. Jesus, you don't give us normal water, you give us water that quenches our thirst. Und du gibst uns nicht normales Wasser zu trinken, sondern Wasser, das uns nicht mehr durstig macht. And if you're here tonight and maybe you have never made this decision to know Jesus and to give your life to Jesus. Und wenn du heute hier bist und du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, Jesus kennenzulernen. You've been searching after things in life and you've been thirsting for something that you've never found. Und du bist durstig gewesen dein ganzes Leben lang nach etwas, was du nicht gefunden hast. And Jesus is inviting you tonight to come and drink. Und Jesus lädt dich heute ein, zu trinken. To come. Zu kommen. And with all of our eyes closed and with all of our heads bowed. Und wenn wir die Augen geschlossen halten und den Kopf neigen. If this is a decision that you would like to make. Wenn das eine Entscheidung ist, die du gerne treffen möchtest. And encourage you to take a step of faith. Dann ermutige ich dich, einen Glaubensschritt zu gehen. And yeah, take this step of courage and stand. dann sei einfach mutig und steh auf. No one's watching. Niemand schaut. Just stand up and say, I want eternal life. I want Jesus. Dann steh einfach auf und sag, ich will ewiges Leben. Ich will Jesus. Thank you. Danke. Thank you. Praise you, Lord. Thank you. Praise you, Lord. Thank you. If you're standing, it would just everyone keeping their eyes closed. Those that are standing, speak these words out. Wenn wir alle die Augen geschlossen halten und diejenigen, die stehen, vielleicht diese Worte sprechen möchten. Jesus, I realize that I've made mistakes, that I have sinned. Jesus, mir ist klar, dass ich Fehler gemacht habe und dass ich gesündigt habe in meinem Leben. And I ask you right now for forgiveness, to wash me clean. Und ich bitte jetzt um Vergebung und dass du mich reinwäschst. From everything, past, present and future. Von allem, von der Vergangenem, von Gegenwärtigem und auch von Zukunft. Believe you died on that cross for my sins. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. And I receive you as my savior. Und ich empfange dich als meinen Retter. I receive you as the Lord of my life. Ich empfange dich als der Herr in meinem Leben. And I ask you to fill me with your spirit. Und ich bitte dich, mich zu füllen mit deinem Geist. So you can help me to live a life that pleases you. Und dass du mir hilfst, ein Leben zu leben, das dir gefällt. God's word says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Und Jesus sagt, alle, die in mir sind, sind eine neue Kreatur. So with making this decision, the old has gone and the new has come. Also wenn du diese Entscheidung triffst, dann bist du nicht mehr deine alte Kreatur, sondern and eine you neue. Do not have to push or accomplish anything. Und du musst nichts leisten oder vollbringen. This is a free gift of grace. Das ist ein Geschenk der Gnade. And what you start in grace, you continue in grace. Und was man mit Gnade beginnt, das führt man auch weiter in Gnade. If you made this decision tonight, I'd ask you to come to myself or Beata after the service. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann komm nachher auf mich oder auf Beata zu. Or share with a friend that you came with. Oder sag es einem Freund, mit dem du gekommen bist. You can sit down. I'd like to pray for the church as well. Und ich möchte auch noch, ihr könnt euch niedersetzen und ich möchte auch noch für die Gemeinde beten. The Spirit and the Bride say, come. Der Geist und die Braut sagen, komm. As the church, as the bride, we are powerless without the Spirit. Als Gemeinde sind wir ohne Kraft, ohne den Geist. Father, we acknowledge that. Und Herr, wir sind uns dessen bewusst. Without your Spirit, we are powerless. Ohne deinen Geist sind wir kraftlos. And we thank you, Holy Spirit, that you choose to partner with the bride. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du mit der Braut eine Beziehung eingehst. That there's a partnership that a partnership that the Spirit and the Bride together say come. Dass es da eine Partnerschaft gibt zwischen dem Geist und der Braut und sie sagen komm. And if you're a believer in Jesus, I encourage you just to speak these words out. Und wenn du an Jesus glaubst, dann ermutige ich dich, diese Worte auszusprechen. And say just come, Lord Jesus. Komm, Herr Jesus. Come. Komm. Let your kingdom come. Dein Königreich komme. Let your will be done here in Vienna. Dein Wille geschehe hier in Wien. As it is in heaven. So wie im Himmel. We worship you, Jesus. Wir beten dich an. We love you. Wir lieben dich. We thank you for your grace. Wir danken dir für deine Gnade. To be a steward. Dass wir ein Verwalter sein dürfen. For what you give us for all of eternity. Für die Dinge, die du uns gegeben hast bis in alle Ewigkeit. And Father, we seal this prayer in the powerful name of Jesus. Und wir sprechen dieses Gebet im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen.